Kundgabe 2833. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.07. und 1.08.1943. Gottes Forderungen an den Menschen. Kraftzufuhr. Die Forderungen, die Gott an den Menschen stellt während seines Erdenlebens, können sehr leicht erfüllt werden, und keine davon geht über die Kraft des Menschen. Gott verlangt nichts Unmögliches oder schwer Erfüllbares von ihm. Unerfüllbar erscheint es ihm erst dann, wenn er Gott nicht mehr anerkennt oder durch seinen Lebenswandel ihm fern ist. Denn dann ist dieser Lebenswandel gerade den göttlichen Anforderungen entgegengesetzt. Also braucht nur das rechte Verhältnis zu Gott hergestellt werden, um nun auch im Besitz der Kraft zu sein, die ihn seine Lebensaufgabe ausführen lässt. Die göttlichen Anforderungen, die Gebote der Liebe zu ihm und zum Nächsten zu erfüllen. Alles, was der Mensch zu Wege bringt, ist eine Äußerung göttlicher Kraft, die ihm immer zuströmen wird, so wie er sie benötigt und durch das Anerkennen Gottes sich selbst diesem Kraftstrom öffnet. Tätigt er nun Werke der Liebe, so ist gleichsam Gott selbst in ihm wirksam. Das heißt, sein Geist treibt ihn an, jegliche Tätigkeit auszuführen, und niemals wird der Mensch nun kraftlos sein, wenn er diesem inneren Drängen nachgibt. Das innere Drängen eines Menschen, der den Willen Gottes zu erfüllen bestrebt ist, ist eine solche Äußerung des Geistes, und diesem inneren Drängen soll daher immer entsprochen werden. Dann wird er immer die Anforderungen Gottes erfüllen, denn was der Geist in ihm will, ist der Wille Gottes, also seine Sprache. Je williger der Mensch nun ist, desto eher kommt er dieser Anforderung nach und er empfindet sie nimmermehr als zu hoch oder unausführbar. Denn so wie er ein Liebeswerk ausführt, strömt ihm schon die Kraft zur weiteren Ausübung zu. Er wird handeln in aller Selbstverständlichkeit. Er wird sich weder gezwungen fühlen dazu, noch die Ausübung als drückende Last empfinden. Sein Lebenswandel wird ganz dem Willen Gottes entsprechen und daher sein Leben ihm auch den Erfolg eintragen, der Zweck und Ziel seiner Verkörperung auf Erden ist. Gott weiß um alle seine Geschöpfe. Er weiß auch um deren Willensschwäche, um ihre Kraftlosigkeit und ihre schwache Widerstandskraft. Also stellt er seine Anforderungen allen diesen Mängeln entsprechend und er steht mit seiner Kraft allezeit bereit, sie überströmen zu lassen, so wie der Mensch den Willen hat, sie anzunehmen. Seine ganze Forderung besteht nur darin, dass der Mensch seinen Willen wandle, dass er seinen freien Willen ihm schenke. Dann stehen ihm alle Mittel und Kräfte zu Gebote, dann wird er immer ausführen können, was Gott von ihm verlangt. Schwäche gibt es nicht mehr von dem Moment an, wo der Mensch Gottes Beistand erbittet. Es ist der Mensch stark, so wie er sich in seiner Schwäche an Gott wendet. Auch wenn er sich noch oft schwach fühlt, so ist dies nur ein Mittel, das Gott anwendet, um ihn desto inniger und begehrender bitten zu lassen, weil die Kraft aus Gott nur dort wirksam werden kann, wo sie aus tiefstem Herzen begehrt wird. Es darf der Mensch nicht gleichgültig werden. Er muss sich seiner Aufgabe auf Erden bewusst bleiben und ständig sich Gott anvertrauen, auf dass er die Anforderungen Gottes stets erfüllen kann, die nur darin bestehen, in werktätiger Liebe zum Nächsten die Liebe zu Gott zu beweisen. Amen.